Fünftes Kapitel von den besonderen Pflichten des eigenen Standes und den evangelischen Redner. Kurzes Kapitel über die sogenannte Standespflicht. Zwei Seiten Katechismus und über die evangelischen Räte ganz kurz. Erster Paragraph von den Pflichten des eigenen Standes, Frage 508. Welche sind die Pflichten des eigenen Standes? Unter den Pflichten des eigenen Standes versteht man jene besonderen Pflichten, die jeder aufgrund seines Standes, seiner Lage und seines Amtes hat. Das, was sich aus den Lebensumständen, Stand, der Lebenslage, Amt, das man innehat, eventuell ergibt.